Den Tod interessiert die Reaktion nicht. Den Scheiß in den Herzen, ob krank und gesund. So hielt er sie stets bis zum Tod ihren Mund. Haben Freunde verloren, sie sterben sehen. Der Tod blieb streng, hörte nicht mehr ihr Flehen. Sie waren deutsche Soldaten. Der Boom blieb niemals fremd. Was ihnen nicht gegönnt. Deutsche Soldaten, der Tod von denen, Schritt für Schritt. Stundenlang im Gras. Mein treuer Soldat muss in Lager fahren.